Ich eröffne den Kongress des 5. Reichsparteitages der NSDAP. Ich eröffne den Kongress des Sieges. Mein Führer, Sie waren uns als Führer der Partei der Garant des Sieges. Wenn andere wankten, blieben Sie aufrecht. Wenn andere zum Kompromiss rieten, blieben Sie unbeugsam. Wenn andere den Mut verloren, verbreiteten Sie neuen Mut. Wenn andere von uns gingen, ergriffen Sie die Fahne entschlossener denn je. Bis dass die Fahne zur Fahne des Staates wurde und für Sie wehte. Wir grüßen den Führer der Nation und in ihm die Zukunft der Nation.